herzlich willkommen zum Uncast Episode 476. Schluss mit Nachtisch. Thema heute Android 10. So wird es offiziell heißen. Vorbei mit den Süßigkeiten. Ja. Es gab auch einige interessante News. Community war auch sehr, sehr aktiv. Und es gibt gleich zwei Apps der Woche. Ja, unglaublich. Wenn ihr im Hintergrund so ein hört, ja, so einen Ton, den ihr hoffentlich nicht hört, aber wenn, dann hängt das an meiner Kühlanlage hier. Ich halte es nicht mehr aus. In meinem Zimmer ist mal wieder eine Bullenhitze, Dreckswetter, wieder viel zu heiß. Meine Nerven und außerdem bin ich total müde und fertig. Also ein bisschen unkonzentriert bin ich heute auf jeden Fall. Aber manchmal habe ich schon gemerkt, es ist gar nicht so schlecht. Weiß nicht, dann läuft es manchmal sogar besser, als wenn ich zu aufgedreht bin. Ja, ja. Aber ich bin so müde, dass ich bald einpenne beim Sprechen, ja. warum weiß ich auch nicht. Kann einfach nicht mehr schlafen momentan, ne? Nun gut, ich komme dann mal zu dem Thema aus mit den Süßigkeiten. Android 10 heißt das. Nicht mehr Android Q oder... Ja, man, ich habe mich noch gewundert, wieso wird denn da nicht mehr spekuliert, wie jetzt Android Q, was das bedeutet. Ja, Quarkbällchen, ne, das ist natürlich so eine Fantasie von, was weiß ich, deutschsprachigen gewesen. Ich hätte da eher mal geguckt, ob es nicht irgendeine Firma gibt, die mit Q, also mit Q anfängt. Ja, keine Ahnung. Aber das alles hat sich jetzt erledigt. Wir brauchen uns keine Gedanken drum zu machen, welche Süßigkeit denn mit Q anfangen kann. Denn ab sofort heißt es Android 10. Und damit bricht Android natürlich mit der Tradition, die seit langem besteht. Und das ist, naja, etwas bezeichnend für die momentane Situation, würde ich sagen. Denn ich habe ja schon gesagt, Android 10 wird jede Menge Änderungen bringen, die nicht mehr dem Geist des freien Androids entspricht. Und damit ist das hier auch symbolisch ein Ende für die Ära eines freien OS hin zu einem restriktiveren, kontrollierteren System, über dem eben Google steht. Ich kann es Google nicht verdenken. Das freie System hat natürlich auch für ein paar Probleme gesorgt. Ja. Und die Presse war immer nur sehr schnell dabei, das zum Anlass zu nehmen, um Android alles Mögliche anzudichten. Manchmal richtig, manchmal falsch. Und man lobte geradezu Apple für seine restriktiven Bestimmungen im App Store und seinen kleinlichen Freigabemechanismen. Und Google hat man dafür gescholten, den Entwicklern ein freies System zu geben. Natürlich darf man auch nicht drüber hinwegsehen, dass genau dieses freie System auch dazu geführt hat, dass die schwarzen Schafe auf die Oberfläche gelangt sind und bis heute auch sehr viele Apps zum Beispiel anbieten, die sehr zweifelhaft sind oder unter Umständen auch eben schädlich möchte ich nicht sagen, aber gefährlich. Gefährlich, weil Daten abgezogen werden können, bei denen man selbst die Einwilligung gibt dafür übrigens. Ja, das muss man immer dazu sagen. Aber auch eben und auch eben vortäuschen, eine App zu sein oder ein Spiel zu sein beispielsweise, was eben nicht der Fall ist. Und da summiert sich dann einiges und so kommt es dann zu öfter Sperrungen von Apps, was immer wieder schlechte Schlagzeilen gebracht hat. Nicht zuletzt hat auch die EU offenbar hier freie Systeme schlechter behandelt als proprietäre Systeme. Man verlangt von Google viel mehr, weil es ein offenes System ist, als jetzt ein restriktives System wie Apple. Das kann ich überhaupt nicht verstehen, aber so ist es nun mal. Ich möchte nicht sagen, dass jetzt mit Android 10 das jetzt alles beendet ist, ja. Aber es fängt an, Android 10 ist die erste Stufe. Man hat ja schon angekündigt, dass bei Android 11 beispielsweise dann auch das Filesystem komplett gesperrt wird, ja, sodass keine Apps mehr außer zum Beispiel den Google File Go, mit dem man fast nichts machen kann, auf die entsprechenden Bereiche zugreifen kann. Alle anderen Apps können nur noch in einen Gemeinschaftsordner zugreifen. Und damit haben sich viele Dateiverwaltungsprogramme erledigt. Und das wird ein weiterer Schritt sein zu dem geschlossenen System Android. Und das wird kommen. Ja, und hier sieht man meiner Meinung nach ein deutlicher Hinweis darauf, wenn man sich auch das neue Design anguckt, ja. Wie schön war doch die Zeit, ne, als wir noch ein bisschen rausgestochen sind aus dem Ganzen. Jetzt guckt euch das mal an. Das Android-Grün verändert sich zu einem grasischen Grün. Ja, also, nein, kann man schon fast nicht mal sagen, Grasgrün. Das ist schon mehr so ein Key Lime. Ja. Allerdings sehr blass. Und der Roboter verschwindet aus dem Logo. Leute, der Android-Roboter verschwindet. Nur noch der Kopf wird verwendet in den Logos. Und somit geht gleich noch eine andere Ära zu Ende. Nämlich die des sympathischen Roboters. Ja. Jetzt liegt der Kopf da so alleine rum. Ne? Ja, und die Schrift, die gibt dem Ganzen dann noch den Rest, meiner Meinung nach. Vorher ein extravaganter, herausstechender Schriftzug. Jetzt eine 0815 schwarzer Font als Schriftzug. Genauso langweilig wie die Konkurrenz aus Cupertino. Und ja, ich weiß zwar nicht, was da der Hintergrund war, aber naja, gut, ist ja so. So sieht es aus, insbesondere die Farbänderung, die ich übrigens nicht mitmachen werde, ja, und auch der Roboter verschwindet nicht, zeigt, dass die Zeiten eines jungen, schönen, ausgeflippten, alternativen OS vorbei sind. Jetzt haben wir ein seriöses, immer weiter geschlossenes, politisch korrektes Android OS. Ja, genau. Und das war nicht der Grund, warum ich Android Fan geworden bin. Ja. Nun gut, ich werde das alles natürlich beobachten. Letztendlich hat Google da vielleicht auch bei mir etwas natürlich zu kämpfen, ganz unverschuldet mit der allgemeinen Verschlechterung des Ansehens von US-amerikanischen Unternehmen. Ich habe ja, das wurde auch in der Community heute schon, werde ich nochmal ansprechen, würde ich nicht ansprechen, weil das war eigentlich kein großes Thema, aber wurde mal angesprochen, ne? Ich suche schon mehr nach Hongmeng, also ArcOS, beziehungsweise, OS Wallpapers und nicht mehr nach Android Wallpapers. Und ja, das stimmt, ich hab schon abgeschlossen hier mit Google, ja? Ich bin bereit, jede Minute zu wechseln, ja, wenn Trumpy wieder Schaum vors Maul bekommt, ja, dann kann ich hier einen Schalter sozusagen umlegen und dann bin ich weg, sobald auch natürlich Huawei sein Harmony OS genau rausbringt. Ja. Für die Smartphones, im Moment ist es ja noch nicht verfügbar, also von daher heißt erstmal warten auf Huawei, warten, was passiert. Aber das alles führt natürlich dazu, dass da schon mal meine Sympathie sich mittlerweile in Grenzen hält, ne, ist ganz klar. Aber Google hat auch von sich selbst heraus schon viel Porzellan zerbrochen und ich komme jetzt auch fließend über zu den News. sie ziehen auch die Zügel im Store immer enger. Es gab zwar letzte Woche eine Meldung, die auch dementiert wurde dann wiederum von Google, dass nämlich im Play Store auf einmal App Reviews oder Apps und under Review kommen, und zwar bei allen eingesendeten Apps. Und man hat die Entwickler gar nicht informiert. Das hat sich im Nachhinein, zumindest sagt es Google, als nicht richtig herausgestellt. Also man kann nach wie vor Apps ohne Review-Prozess veröffentlichen. Allerdings, diese Antwort ist nicht ganz befriedigend, denn es gibt Einschränkungen bei Updates beispielsweise, so dass hier Verzögerungen kommen. Das heißt, Google schaut da und gibt erst Sachen frei, nachdem es überprüft wurde. Das scheint hier auch festzustehen, zumindest was einige Entwickler betrifft. Offenbar ist da ein System am Werk, das verschiedene Entwickler eben dazu nötigt, so einen Review-Prozess durchzumachen, andere wiederum nicht. Und das ist ehrlich gesagt mehr als fraglich, weil solche tolle, vertrauenswürdige Firmen wie Gameloft, Facebook und Microsoft natürlich dann einfach so ihre Sachen raushauen können, während andere Entwickler eben da vielleicht länger brauchen, bis sie ihre App auf den Markt bringen können. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht gut. Und zeigt aber auch, in welcher Notlage momentan sich Google befindet. Entweder lässt sie weiterhin zu, dass Firmen, unseriöse Firmen, die den Play Store fluten mit Schrottware, ja, mit Apps, die einfach nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Ja. Bei Pokémon Go Masters wird man jetzt bestimmt das auch wieder sehen. Pokémon Masters, nicht Pokémon Go Masters. Und das und gegenüber steht natürlich dem freien Entwickler da jetzt eben gegenüber, dass er seine Apps eben nicht mehr frei raushauen kann unter Umständen und da eventuell eben genauso wie bei Apple möglicherweise auf die Gnade von Google angewiesen ist, was natürlich auch wieder sehr viele Fragen aufwirft. Gehen wir jetzt Richtung Apple? Oder wie? Ja, offiziell wird das Thema am besten totgeschwiegen, so kommt man es vor jedenfalls bei Google. Ja, keine Ahnung, was da gerade vor sich geht, aber irgendwas ist da am Laufen. Ja, irgendwas ist da am Laufen. Oh, so, Redmi Note 8 Pro, da ist was durchgesickert. Am 29. August soll es auf den Markt kommen. 64 Megapixel Kamera, Triple Kamera. Ja. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Habe ich das schon mal gesagt? Weiß nicht. Nicht vergessen, das Xiaomi Redmi Note 8 ist ein Budget-Phone. Die Redmi-Reihe ist ja, die sind ja die günstigen. Nicht durcheinander bringen lassen mit der Bezeichnung Note. Was ja wiederum bei Samsung eher für ein Top-Business-Modell steht. Ja. Aber dennoch interessant bei diesem Gerät eben diese Samsung ISOCELL Pride GW1 64 Megapixel Linse mit Kamerachip. Das ist sehr interessant, macht also eine Auflösung von 9248 mal 6936 Pixel. Ja, tja, da gibt es nur eins, entweder viel Speicher bei Google für Google Fotos holen oder ein Amazon Prime Vertrag nutzen und dort eben die Fotos in der Originalauflösung unkomprimiert oder eben nicht nochmal komprimiert speichern. Ja, das ist eine Alternative dazu. Zusätzlich kann man die komprimierte kleinere Version ja trotzdem noch bei Google nehmen, nämlich mit der kostenlosen Version. Was haben wir noch? Was ist das alles, was wir hier haben an technischen Daten? Nein, Moment. Habe ich hier falsch geklickt. Die Note 8-Reihe wird mit einem MediaTek Helio G90 T Gaming-Prozessor ausgestattet sein, lässt trotzdem nicht verhehlen, dass eben das ein Midrange-Gerät ist. Ja, definitiv nicht denken, es ist ein High-End-Gerät oder so. Aber dafür ist es dann auch ganz ordentlich und auch hier werden Speicherausstattungen von 8 GB mit 256 GB Storage erwartet. Jo, jetzt haben wir noch das Oppo Reno 2. Ja. Das sieht schon sehr interessant aus, hat eine Quad-Cam mit 20-fach Zoom. Super. Auch hier ist der Midrange-Einschlag zu sehen, wenn man den Prozessor sieht. Snapdragon 730G Octa-Core-Prozessor. 8 GB RAM und 256 GB Storage. HDR10, Gaming-Support, Game Assistant und einiges andere. Man sieht aber auch, wie weit die Midrange mittlerweile nach oben geschoben wird. Bei diesen Anbietern wie zum Beispiel Oppo. 28.08. wird das Teil in Indien erscheinen. Hoffentlich kommt es auch nach Europa, weil das hört sich doch sehr gut an. Preise kann man jetzt hier nur spekulieren. Allerdings kann man ja erwarten, dass Oppo hier auch wieder preislich ziemlich gut liegt mit dem Reno 2. Das Honor Gamepad kommt nach Europa. Das wurde jetzt vorgestellt und angekündigt von Honor. Das ist natürlich sehr interessant. Ich habe mir das auch gleich angeguckt. Möglicherweise passt es sogar trotz einer normalen Hülle. Denn dieses Snap-on Gamepad hat nämlich eine einstellbare, so ein Arm, ja, damit verschiedene Größen von Smartphones angesteckt werden können und somit ist auch davon auszugehen, dass es eben nicht nur für Honor-Geräte funktioniert, sondern auch für viele andere Handys mit USB-C-Anschluss. Da drin enthalten ist eine Schultertaste, allerdings nur eine, weil es nur auf einer Seite angesteckt wird, ein digitales Pad und ein analoges Pad sowie eine weitere Taste. Ich glaube, das ist sowas wie ein Start-Button. Die Frage nach der Kompatibilität stellt sich natürlich sofort, ganz klar. Obwohl es mit dem Gerät über USB-C verbunden wird, vermutlich nur um eben Strom zu bekommen, läuft die Verbindung über Bluetooth. Und nun ja, okay, also ist interessant. Hört sich gut an, aber eben wie gesagt, die Frage ist nach der Kompatibilität. Ohne spezielle Software sind eben nur die Games zu nutzen, die auch ein Digitalpad oder beziehungsweise eben ein Gamepad unterstützen. Da ist natürlich die Menge noch überschaubar, allerdings gibt es einige interessante, das sind auch meistens die, die im Desktop-Modus auch gut arbeiten und da ist es schon eine interessante Geschichte. Also das Honor Snap-on Gamepad Pad soll noch in diesem Jahr in Westeuropa rauskommen. Supi. Nächste Woche geht's los. Endlich ist auch klar, wann Pokémon Masters kommt. Ich habe ja schon mal drüber gesprochen. Es ist momentan sehr bekannt im Netz. Alles wartet offenbar auf Pokémon Masters. Damit dürft ihr raten, was ich mache. Ich warte auf Pokémon Masters. Ab dem 29. August soll es rund gehen. Ja. Und 5 Millionen Spieler haben sich bereits im Play Store registriert zum Spiel. Also das scheint schon mal sehr, sehr gut angenommen zu werden. Ich bin auch selbst gespannt darauf. Hier wird das Hauptaugenmerk wieder auf Wettkämpfe liegen. Wahrscheinlich wird mein Traum nicht in Erfüllung gehen, dass das von den Pokémons mit Pokémon Go irgendwie verbunden wird. Das wurde bisher immer enttäuscht, diese Hoffnung bei allen Pokémon-Spielen auf dem Android-Gerät. Denn leider wäre es dann hier wieder so, dass man sich alle Pokémon wieder selbst zulegen muss, fangen muss oder was auch immer, wie man die dann auch immer bekommt hier bei diesem Spiel. Und da ist es dann eben nicht so toll, ne? Auf jeden Fall verspricht es viel. Es gibt ja auch schon einige Tests im Internet. Und die Tester sind eigentlich schon begeistert davon. Und so ein Competitive Game war eigentlich für daheim. War eigentlich überfällig im Pokémon-Universum. Pokémon Go ist da natürlich auch sehr stark mit dem Kampfsystem, das ja schon seit geraumer Zeit existiert. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man das nur daheim spielt und keine Lust hat, draus rumzulaufen. Und von daher wird das sicherlich ein paar Pokémon-Spieler noch ansprechen, die eben auch nochmal daheim zocken wollen und nicht immer in der Sonne bei 32 Grad im Schatten dort sich mit fremden Leuten zum Duell treffen wollen. Ja. Google Go ist im Play Store. Google Go ist die abgespeckte Version von der normalen Google App. Vorsicht, nicht in Jubelstürme verfallen, wenn ihr schon drauf gewartet habt, weil ihr schon mal in der Ansicht wart und geguckt habt, wie viel Speicher die Google App eigentlich braucht, ja. Leider ersetzt die in unseren Gefilden eben nicht die normale Google App, sondern wird nur zusätzlich installiert. Das heißt, die läuft etwas schneller, performanter vielleicht, bietet natürlich auch weniger Funktionen, aber ihr könnt damit nichts reißen. Die Google App ist natürlich nicht deinstallierbar und von daher nix. Es sei denn, ihr habt ein geroutetes Gerät, dann könnt ihr natürlich das Google Go ersetzen, das normale Google ersetzen mit Google Go, aber da müsst ihr aufpassen, dass euer System dann auch rund läuft, weil so ein Eingriff ist schon massiv. So, das Ende von Play Music schreitet voran. Ich habe es ja schon des Öfteren erwähnt, ja, und euch gewarnt davor, passt auf. Und es verdichtet sich jetzt immer weiter. Zuletzt flog die Musiksparte aus der Hauptübersicht im Play Store raus. Da gibt es übrigens auch ein neues Design jetzt, der Play Store. Ja, aber ich glaube, das habe ich letzte Woche schon erwähnt. Jetzt ist auch so, dass man mit der Musik-App, mit der Play Music-App, keine Geschenk Subscriptions, Abonnements mehr abschließen kann. Google hat auch ja schon, das darf ich nochmal bestätigen, Google hat auch schon bestätigt, dass es plant, Play Music mit YouTube Music zu ersetzen. Also nicht wundern. Ja, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen. Das ist ein weiteres Zeichen, dass es nicht mehr lange dauern wird. Ich gehe davon aus, dass es bis Ende des Jahres passiert. Wenn ihr Glück habt, vielleicht Anfang des nächsten Jahres. Aber ich sehe auch keinen Grund mehr, sich weiter an diesem Strohhalm da festzuhalten. Es ist vorbei mit Play Music. Entweder wechselt ihr zu YouTube Music oder ihr geht zum richtigen Streamingdienst, wie beispielsweise Spotify. Ja, die haben relativ gute Angebote, funktioniert mit allen Geräten, mit jedem Billig-Lautsprecher-Box aus dem Discounter funktioniert auch Spotify und damit seid ihr dann unabhängig auch wieder von Google und könnt es dann auf den verschiedenen Geräten nutzen. Denkt dran, ja, wenn ihr ein Huawei-Gerät habt, sobald Google weg ist, gibt es auch kein YouTube Music mehr und auch kein Google Play Music. Und da müsst ihr auf einen anderen Streamingdienst setzen, wie eben Spotify, Deezer. Okay, nach über einem Jahr hat jetzt YouTube Music auch endlich eine grundlegende Funktion bekommen. auch das vielleicht ein Hinweis, ja, die machen etwas, was, also ohne diese Funktion wär für viele ein Umstieg undenkbar. Man kann jetzt Playlisten sortieren in Alben. Ja, das konntet ihr vorher nicht machen. Also es wird jetzt demnächst ausgeliefert, das Update. Und dann könnt ihr eben auch jetzt Playlisten, traut es kaum zu sagen, sortieren lassen. Yep, genau. Ich weiß auch nicht, was ich noch dazu sagen soll. Aber irgendjemand dort, bei denen der verantwortlich ist für YouTube Music, der ist wohl nicht so ganz auf der Höhe mit dem, was eben die alten Leute noch wollen. Ja, Playlists, ja, selbst sortieren, nicht auf den Computeralgorithmus verlassen, nicht einfach anschalten, sich berieseln lassen, sondern tatsächlich das hören, was man will. Unfassbar. Ja, so alte Leute gibt es tatsächlich noch. Ja. Da kann es ja passieren, dass politisch unkorrekte Musik, na lass mit. Oh Mann. Nun gut, also, jedenfalls ist jetzt YouTube Music auf dem Weg der Besserung und vielleicht wird es ja dann doch noch eine Alternative für den einen oder anderen. Tja, Google killt auch was anderes und zwar den Messaging-Bereich bei YouTube. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich froh bin, dass wir weg sind von der YouTube-Community jetzt auf die Line-Community, ja, weil die solche Funktionen werden immer weiter eingeschränkt. Also jetzt gibt es auch dieses Messaging-System nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch diese Kommentare, ja, und damit haben wir haben viele YouTuber natürlich ein Problem. Die müssen jetzt Ausweichdinger stellen oder Ausweichsysteme, ja, ich empfehle die gute alte E-Mail. Aber, es gibt natürlich auch noch andere Systeme, ganz klar. Und für private Nachrichten zu bekommen, wusste ehrlich gesagt sowieso nicht genau, private Nachrichten über YouTube, das ist irgendwie, Wobei, wenn ein Hörer eben, oder ein Zuschauer eben auf YouTube dem Channelbetreiber was mitteilen will, ohne dass es öffentlich in die Kommentare stellen will, dann wird das jetzt schlecht. Es sei denn, es wurde irgendwie eine alternative Kommunikationsmöglichkeit eben angeboten. Ja. Schlafball ein beim Sprechen, Mensch, ja, was geht denn da? Ich glaube, das wird heute eine sehr kurze Sendung, weil ich sehe nämlich, dass wir schon sehr weit fortgeschritten sind mit dem Thema, aber nur 27 Minuten bereits haben. Naja, was soll's. Geht's halt mal eine kurze Wochensicht. Ja. Na, sorry, ich wollte euch nicht zum Gehen bringen, aber ihr sollt die Atmosphäre rüberbekommen. Ich habe noch einen Aufreger, ja, einen Aufreger für viele wahrscheinlich, ja. Nestgeräte werden ab 31. August eben nicht mehr mit IFTTT zusammenarbeiten. Ja, die beliebte App If This Then That, ja, wird nicht mehr funktionieren mit Nest-Produkten. Dort sind APIs eingestampft worden und damit werden zum Beispiel so Sachen wie der Nest Thermostat, Nest Protect und Nest Cam eben nicht mehr zusammen mit IFTTT arbeiten. Das wird einige doch sehr treffen, ja, die sich da hübsche Routinen zusammengestellt haben. Eine einfache Lösung scheint es da auch nicht zu geben. Mit Android 10 wird es hier übrigens noch viele weitere Einschränkungen geben und viele weitere Systeme und Apps werden wegfallen mit der Verbindung von IFTTT, weil Google da eben auch die Schrauben bei der API ansetzt und da auch per se viele Zugriffe verbietet, auf die IFTTT angewiesen ist. Und von daher werden sehr viele Dienste und Apps noch wegfallen mit dem Erscheinen von Android 10. LG setzt nun auf Alexa statt Google Assistant bei Smart Home. so sieht's aus. Und ich kann es verstehen, ehrlich gesagt. Die Verbindung mit dem Google Assistant über die Smart Home Geräte, wie beispielsweise die Waschmaschine, ja, war wirklich übel. Und jetzt gibt es seit geraumer Zeit ein Skill, mit dem sich die LG-Systeme verbinden lassen. Und das lief von Anfang an besser als mit dem Google Assistant. Dieser Komplettwechsel jetzt lässt hoffen, dass der Umgang bei Amazon Echo und LG jetzt ein bisschen besser vonstatten läuft, weil über diese Skill-Funktion muss man dann tatsächlich noch sagen, rede mit LG und dann zum Beispiel die Abfrage, wie lange braucht die Waschmaschine noch, ne? Und dann kommt eben die entsprechende Antwort vom Assistant, also beziehungsweise vom, eben nicht vom Assistant, sondern von dem Amazon Echo. Und ja, das ist ein bisschen zu umständlich. Hier sollte eine direkte Integration eigentlich vorhanden sein, damit man eben das einfacher und unkomplizierter machen kann. Ich würde mir auch wünschen für den Echo Show eine Anzeige, wenn die Waschmaschine läuft, wie lange die noch läuft eben. Es ist ja auch, gibt ja auch eine Anzeige zum Beispiel für Countdowns etc. Das wäre doch eine schöne Sache. Yo, okay. Da kann ich auch auf dem Laufenden halten, weil ich habe ja so eine LG-Waschmaschine. Da kann ich euch dann noch Erfahrungsberichte geben, sobald natürlich das Update da ist, weil bei mir ist momentan natürlich, wie bei allen anderen auch, die neue Version noch nicht da. Das wurde nämlich eben jetzt erst vor kurzem vorgestellt, die neue Strategie. Huawei wird den Kirin 990 offiziell auf der IFA 2010 vorstellen. Scheint jetzt sicher zu sein, am 6. September. Dieser Prozessor wird zum Beispiel beim Mate 30 Einsatz finden. Ja, da darf man also schon gespannt sein. Ich meine, man weiß schon einiges von dem Kirin 990. Das wird wieder ein richtiger Hammer werden. Ich habe ja letzte Woche schon darüber gesprochen. Von daher will ich jetzt gar nicht mehr nochmal drauf rumreiten. Mehr Power, weniger Stromverbrauch und unglaublich starke Neural Processing Units, also NPUs. Und da darf man also einiges erwarten. Ja. So. Mann, bin ich heute schlecht drauf. Unglaublich. Ha, GPay unter Dark Mode. Also, das ist jetzt, also normalerweise wäre das jetzt wieder so ein berühmter Rio-Rent, bei dem ich mich in Ekstase reden würde, aber ich bin einfach viel zu müde für die Ekstase heute. Ja. Ich bin jetzt froh, wenn ich mich gleich auf die Couch lege und dann nichts machen. Null. von daher wird der Rent vielleicht jetzt etwas humaner ausfallen. Ja. Aber wenn bei drei verschiedenen News Redaktionen mehrere Artikel hintereinander erscheinen, dass GPay jetzt einen Dark-Modus bekommt, dann frag ich mich wirklich, was läuft falsch bei diesen Menschen, bei dieser Tech-News-Reihe? Sind das alles nur Stubenhocker, die da rumsitzen und sich jetzt freuen, dass sie auch im Dunkeln ihre GPay-App nutzen können? Hallo, wacht mal auf. Wenn ihr die GPay-App benutzt, seid ihr normalerweise draußen und dann wird es ziemlich kacke werden, wenn ihr jetzt nichts mehr erkennen könnt. So sieht's aus. Ja. Aber wie auch immer, egal ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, ja, es ist egal. Für den Hauptbenutzer, für den normalen Benutzer wird das vollkommen egal sein. So egal wie zum Beispiel der 3,5 mm Klinkensteckeranschluss oder der Notch. Keine Sau außerhalb der Tech-Fans und der anscheinend der Tech-News-Branche, ja, scheint sich dafür zu interessieren, dieser große Aufschrei, den es da immer gibt. Ja, Notch, kein 3,5 mm Klinkenstecker, kein Dark Mode, ich will Dark Mode, ist vollkommen irrelevant für den normalen Benutzer. Vollkommen. Und das untermauert auch eine interessante Umfrage, die gestellt wurde, groß angelegt von Ting. Ja, da sind ganz interessante Sachen drin, eben genau zum Beispiel, dass die Leute sich eben einen feuchten Kehricht um einen 3,5 mm Klinkenstecker scheren, ja, dass die Hauptgründe umzusteigen nicht sind, weil jetzt das neue Betriebssystem drauf ist, sondern das alte Gerät hat nicht mehr so gut gearbeitet wie zuvor. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, nämlich wenn man sieht, dass wie lange die Leute ihren Smartphone durchschnittlich haben, dann kommt man, 47% der Benutzer haben das Smartphone 3 bis 5 Jahre, bevor sie sich ein neues kaufen. Ja? Und da kann man natürlich auch sehen, dass die Tech-Fans durchaus weit weg sind von der normalen Bevölkerung. Ja? Ich gehöre zu den 30%, die 2 Jahre probieren, mit einem Gerät auszukommen. Ja, probieren. Nicht immer hat es geklappt, aber ich probiere es. Nur 10% kaufen sich jedes Jahr ein neues Handy. Ja? Und damit sieht man auch ganz klar, dass die Schwerpunkte eben nicht bei dem liegen, wie zum Beispiel, ein Update. Ja? Ich habe es ja schon öfters gesagt, aber Updates sind für die meisten Menschen eher ein Graus. Und die Leute wollen einfach, dass das Telefon so funktioniert, wie sie es gekauft haben, und zwar so lange, wie es geht. Ende. Ja. Interessant auch die Unterscheidungen hier, zum Beispiel, was sind die Top 3 Verkaufsgründe von den Geräten, weil wir haben ja jetzt gesagt, was überhaupt unwichtig ist, nämlich der 3,5 mm Klinkenstecker, aber was ist denn überhaupt das Wichtigste? Also sowohl bei Männern als auch bei Frauen ist das Wichtigste, Nummer 1, der Preis. Bam. So. Bei den Männern ist es an Platz 2 die Specs, also die technischen Daten. Ja, RAM, Prozessorgeschwindigkeit und so weiter. Bei den Frauen ist das zweite das Operating System, also Android oder iOS. Na, interessant. Dann bei den Männern an Platz 3 der Storage Space, also der Speicher, der eben anliegt, also zum Beispiel 128, 256 GB und so weiter. Ja. Bei den Frauen ist der Platz 3 die Kamera. So, also man muss schon sagen, das öffnet einem doch mal die Augen. Ja. Und dann kann man auch verstehen, warum hier die Tech-Presse so oft daneben liegt und sich dann verwundert die Augen reibt, warum dieses Gerät mit diesem furchtbar hässlichen Notch das meistverkaufte Gerät ist. Ja? Oder warum ein Smartphone, ja, ohne 3,5 mm Klinkenstecker, wo die Hipster überhaupt gar keine Möglichkeit mehr haben, überhaupt noch Musik zu hören. Ich weiß nicht. Also es Bluetooth, ja, scheint es ja für die nicht zu geben. Ja, niemals. Außer es kommt von Apple, dann ist es gut. Ja, dann hat man ja die Earbuds, die mit Bluetooth funktionieren. Da mausert keiner rum. Ne? Aber ansonsten braucht man ja einen Klinkensteckeranschluss, ne, damit man auch die bestmögliche Qualität hat, ne, mit einem billigen DAC, ne, integriert und vor allem, ne, mit den höher geschädigten Ohren, ja, also tut mir furchtbar leid, ich weiß, das ist ziemlich polemisch, aber sind wir mal wirklich wahr, die Kiddies, die mit diesen Dingern rumlaufen, können noch nicht mal 128 Kilobit MP3 von FLAC-Dateien unterscheiden, ja, und das spielt auch für die keine Rolle, die wollen die Mucke haben, da muss der Bass richtig donnern, boop, boop, boop, ja, damit eben die Trommel, ne, die Ohrtrommel noch ein bisschen sich bewegt, ja, ansonsten passiert da drin ja nichts mehr und dann klappt es. Was anderes braucht man nicht, so. Aber das ist vollkommen ausgeblendet bei diesen sogenannten Experten. Aber ich glaube, das ist ja nicht nur ein Problem jetzt bei den Handys, sondern das ist allgemein bei vielen Expertensachen. Da wird zum Beispiel im Internet wird da drum gestritten, was das beste Koi-Futter ist. Dann kommen 100 Experten und 20 Redakteure aus Koi-Magazinen, ja, und führen da auf hohem Niveau Diskussionen, warum man das Koi-Futter nehmen soll und das Koi-Futter nehmen soll, ja. Und in Wirklichkeit gehen dann die Leute hin, selbst wenn sie sich so ein Koi für ein paar hundert Euro oder noch mehr gekauft haben, ja, gehen dann schnell in den Discounter, wenn es dort irgendwie Koi-Futter im Super-Sonderangebot gibt. Ende. Realität versus Fachidioten, ja, ganz einfach. Wobei Fachidioten jetzt nicht unbedingt so negativ klingen soll, wie es klingt. ist nicht so negativ gemeint. Ich gehöre ja eigentlich selbst zu denen, ja, und ich habe mich da auch schon oft auch gewundert, warum in der normalen Bevölkerung beispielsweise das ein oder andere Ding vollkommen, was für mich vollkommen irrelevant ist, dort im Mittelpunkt steht, ja. Hier bei den Smartphones wundere ich mich immer wieder auch in neuerer Zeit, dass die Tech-Branche da so weit weg ist von der Realität. Vielleicht auch, weil ich das mittlerweile auch ein bisschen nüchterer sehe und aus der Sicht des Benutzers sehe, des normalen Benutzers und nicht mehr des Technik-Super-Freaks, der sich ein Gerät nur wegen bestimmten Sachen holt, sondern ich brauche das Gerät, weil ich das jetzt eben als normales Tool nutze, für die Aufgaben zu erledigen, die ich erledigen will. Und dann kann ich auf viele andere Sachen auch keine Rücksicht mehr nehmen. Dann ist mir das wurscht, ob ich einen 3,5 mm Klinkensteckeranschluss habe zum Donnerwetter normal, ja, weil ich nur seltenst Musik mit dem Smartphone höre. Egal, ob mit Bluetooth oder mit Ding. Ich hasse Musik im Prinzip, ja. Es gibt nur weniges, was ich mal anhöre und dann auch nur selten, ja. Meine Güte. Und jetzt bin ich schon wieder ein bisschen aufgewacht. Ne? Das mit dem Notch ist genauso. Was verstört mich der Notch? Ich will maximal einen Bildschirm haben, ja, damit ich. Und ich bin so froh, dass das Honor View 20 so ein Punch-Hole-Display hat. Ja? Ich kann das komplette Display benutzen, ein Riesending, obwohl das Handy eben nicht so groß ist. Ja? Kleiner als das Pixel, Original Pixel, was ich hatte. Und habe einen Bildschirm, der wesentlich höher ist, ja? Wesentlich größer ist, fast ein Zoll mehr. Es ist unfassbar. Ja? So sieht's aus. Und deswegen ist da vielleicht jetzt der Unterschied zu erklären. Wenn mich das alles nicht interessieren würde und ich das Gerät nur zum Spielen bräuchte, also zum Spielen in Anführungszeichen technische Spielereien, ja, dann wäre mir das wahrscheinlich auch nicht egal. Ja, würde ich auch sagen, wie? Ein Loch im Display? Das kann ja gar nicht sein. Dann kann ich ja den Pixel, was da drunter verborgen ist, wenn das jetzt da auf dem Loch ist, kann ich ja gar nicht sehen. Ja, natürlich, klar, ist so. Das ist genau wie mit den. Ich habe mich früher mal aufgeregt wegen dem, bei Blu-ray beispielsweise. Deswegen hat Blu-ray, ja, ist ja bei mir ein rotes Tuch oder soll ich sagen, blaues Tuch, egal. Und das sah ich immer dieses Ruckeln. Ja, ich bin da sehr empfindlich. Ich sehe dieses Ruckeln. Ja, das ist bis heute geblieben, auch oft beim Streaming. Video, ja. Aber was soll ich jetzt machen? Ich habe mich halt damit abgefunden, ne? Soll ich jetzt auf analoge Bänder setzen oder was? Nee. Ja, ist halt mal so, muss ich mich damit abfinden, auch wenn ich das furchtbar finde. Aber ich will letztendlich wirklich einen Film sehen, ja. Und mein Gott, ich habe früher als Kind auch die Rumpelkopien angeguckt, ja, die kaum zu erkennen waren. Auf Videokassetten. Ja? Ja, genau. Videokassetten, ich gebe es zu. Ja. Aufgenommen vom Fernsehen, dann überspielt vom Kumpel und dann nochmal überspielt vom Kumpel und dann hat man so ein Brei hat man da auf dem Bildschirm gesehen, aber ne, der Ton war ja noch da. Ne? Auch mit Rauschen ohne Ende. Alles egal, man hat den Film geguckt und wisst ihr was? Die Filme haben mir damals gefallen. Besser als der Schund, was heute kommt, ehrlich gesagt. So. Gut, also weiter geht's. Haben wir überhaupt noch was bei den News? Haben wir da bei den News noch was? Ich muss schon mal gucken. Jetzt habe ich wieder den Bildschirm geschlossen. Zum Donnerwetter nochmal. So. Das war's sogar bei den News. Jetzt komme ich schon mal zu der Community. Da habe ich auch noch, gab es ja einiges diesmal. Mach da einen Auszug davon. Was zuerst? Ich roll das jetzt mal von hinten auf. Der Chris hat da einen Artikel verlinkt. Die Nvidia GeForce oder Nvidia GeForce Now Android Support gibt's jetzt. Ja, dürfte sehr interessant sein für die Leute, die das nutzen. Ich kann ehrlich gesagt wenig damit anfangen, aber die Tatsache, dass das jetzt bei Android unterstützt wird, ist schon mal nicht schlecht und von daher natürlich positiv rauszuheben. Der Mario hat dann geschrieben, meine Güte, Black is beautiful, generell ist es zwar schön, aber nicht beim Smartphone, meine Meinung. Und da schreibt der Chris dann unsparsam. Und da musste ich natürlich mein Veto einlegen, ja. Nur bei AMOLED-Displays macht es einen Unterschied, bei IPS, also LCD-Displays, macht es überhaupt keinen Unterschied, es macht gar keinen Sinn, da einen dunklen Bildschirm zu benutzen. Ein heller Bildschirm braucht genauso viel Strom wie ein dunkler Bildschirm, aus einem ganz einfachen Grund. AMOLED arbeitet anders. Ja, dort werden quasi, um es mal salopp zu sagen, vereinfacht dargestellt, dunkle Flächen nicht mit Strom versorgt. Bei LCD-Displays müssen auch die dunklen Flächen mit Strom versorgt werden. Und damit gibt es eben auch keine Chance für Ambient-Displays beispielsweise, die nicht mit AMOLED sind. Das heißt, wer dort ständig seine Uhrzeit einblendet auf dem LCD-Bildschirm, der verbraucht so viel Strom, als ob der Bildschirm immer eingeschaltet ist. Fertig. Nur bei AMOLEDs macht es dann Sinn. Jo, neuer Android-Name und Auftritt war natürlich auch ein Thema in der Community. Der Mario hat da auch einen Link dazu gepostet. Übrigens gibt es natürlich eine Zeilenschaltung im Line Desktop Messenger, kann man in den Einstellungen ein- und ausschalten. Aber Moment. Ja, wer hätte das gedacht, sollte es wohl heißen, ja. Denke ich. Ja, also ich meine, ich war auch überrascht jetzt mit dieser Ankündigung, das Android zu verschandeln. Entschuldigung, das Android zu modernisieren vom Auftritt her. Okay. Dann die Frage auch vom Andi, mal eine Frage, nutzt wer NFC in seiner Bankomatkarte? Ist mir aufgefallen, dass immer mehr Lokale das anbieten. Der Mario schreibt, dann nutze entweder Google Pay oder NFC mit der Kreditkarte. Ich sag mal so, wie oft es dann genutzt wird. Also ich brauche es mehrmals am Tag, wenn ich unterwegs bin. Ich nutze es immer, wenn es geht. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob du jetzt meinst, NFC-Chip in der Girokarte, also EC-Karte früher genannt, oder auf der Kreditkarte. Ich nutze nur die Kreditkarte NFC. Ich habe keine Bankkarte NFC. Und da sehe ich auch keinen Sinn drin. Und ich habe ja schon gesagt, also bei mir läuft alles über Kreditkarte, aber ich muss sagen, wenn immer es geht, nutze ich NFC. Ja. Übrigens interessant ist, dass bei den meisten die NFC-Kreditkarte einwandfrei funktioniert, die Bankkarte, zumindest von der Sparkasse, immer wieder Probleme macht. Das sehe ich bei Bekannten immer wieder, dass die das probieren und die Karte nicht angenommen wird über NFC. Ja, sehr seltsam. Und die Kreditkarte funktioniert einwandfrei. Keine Ahnung. So. Ja. Allerdings gilt das nicht für alle. Penny ist der Einzige, der das nicht macht. Finde ich übrigens schade. Deswegen gehe ich auch nicht mehr zu Penny einkaufen. Ja. War früher eigentlich oft bei Penny. Das mache ich jetzt grundsätzlich nicht mehr, weil die nutzen NFC nur über die Bankkarte, aber bei denen geht das NFC nicht über die Kreditkarte. Meiner Meinung nach unglaublich. Wir müssten auch die Zahlinstitute einschreiten, denn das ist eine Vergewaltigung vom NFC-Standard, weil die Aussage ist, wo dieses Zeichen ist, kann man mit NFC bezahlen, mit dem Smartphone beispielsweise, dass das dann auf einmal nicht funktioniert, weil dort keine Bankkarte, sondern eine Kreditkarte eingetragen ist, finde ich absolut unmöglich und es dürfte eigentlich nicht sein. Gut, okay. Was sonst noch irgendwas? Nö. Gut, okay. Dann komme ich zur App der Woche. Die App der Woche. Apps der Woche muss es ja heißen. Ja, denn nachdem jetzt möglich ist, sich ohne Account-Zwang einzuloggen, gibt es für mich nur noch eine Empfehlung die Woche, nämlich Doom und Doom 2 für Android. Eine schöne Version von offiziell von Bethesda Softworks, ja, das Original Doom in einer spielbaren Version. Es behält die alte Grafik, sage ich mal, bei, ist aber trotzdem so angepasst, dass es nicht zu schlimm ist, ja. Und es macht nach wie vor einfach saumäßig Spaß. Ja. Doom ist für viele der erste 3D-Shooter, mit dem sie in Kontakt gekommen sind, wobei es ja Rise of the Triad eigentlich war, glaube ich, als erster, zusammen mit Castle Wolfenstein. Aber Doom war der erste, der auf breiter Gamer-Front damals für Furore gesorgt hat, und der Rest ist dann Geschichte. Und ja, klar, und natürlich auch Doom 2, ja, auch das wird angeboten zum Kauf, ja, von für Android. Die Preise sind überschaubar, muss ich sagen. Hier zum Beispiel 5,49 für Doom ist zwar schon happig, aber mein Gott, ne, der Nostalgie wegen. Doom 2, Moment, da muss ich mal gucken, wie das liegt preislich. Auch 5,49 Doom 2. Die Grafik ist jetzt nicht wirklich viel, ist jetzt nicht wirklich besser, aber halt neue, neue Aufmachung ein bisschen. Ja, ein paar neue Elemente sind dazugekommen. Und so wie eben das Original Doom 2 dann eben auch war. Coole Geschichte, Doom und Doom 2. Für mich immer noch die absoluten coolsten Games, wenn ich da an die Zeiten zurückdenke. Und jetzt, da eben dieses Zwangslogin von Bethesda weggefallen ist, das war vorher ein sehr großer Kritikpunkt, was natürlich auch dann App der Woche unmöglich gemacht hat, ja, ist jetzt natürlich weg, und das ist natürlich super Sache. Doom von 1993, jetzt auch Android, vernünftig ankommen zum 25. Jubiläum, wurde das ja da veröffentlicht, und jo, viel Spaß damit. Jo, damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort geht's rund, und dort seid ihr herzlich willkommen. Den Link zur Line-Community findet ihr in den Shownotes. Die Shownotes gibt es bei uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Wie dem an die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S hinten, sonst landet ihr irgendwo anders da. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif, und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!